Mann, ich flow zu krass, mach die Fliege, du Spaß, weil ich dir bang sonst deinen Tiefschlag verpasst. Ich bin eine Ein-Mann-Armee, was willst du, hau noch? Hau einfach ab, weil ich dich sonst wie eine Soße koch. Das hier ist Platzbord, ich spreche dir ein Machtwort. Beginne mit dem Massaker, das Game ist der Tatort. Ich zieh die Barrette und zersiebe alle Rapper. Ihr Hater seid die Ficker und ich bin der Rapstar. Gangsterin, weil ich ihre Fenster häng, weil ich meine Kenno-Funny jetzt aus dem Fenster häng. Ich kenn keinen mehr, der nicht Kenno kennt, weil dieser Junge das Game in seinen Händen hält. Dreh den Sound auf maximal. Ich bin Hannibal und fresse alle Rapper, als wären sie mein Abendmahl. Ich schieß in die Crowd und seh die ganzen Gangster rennen. Geh zu deiner Bitch und film es mit der Handycam, wie sie mir einen lutscht, so wie ein Candy Cane. Es ist Kenno Cash, yeah, und jetzt switchen Lane. Also Bro, bitte halt deine Hände still, weil ich deine Mom ohne Publikum nicht bangen will. Nein, das ist kein Gangsterfilm, das ist das Leben, ihr Toys. Und deine Freundin wird feucht wie eine Tropfsteinhöhle beim Gedanken, wie ich in ihren Kopf reindröhne und ich mich nach diesem Album selbst zum König kröne. Mach aus eurem Game jetzt deine Freakshow und deine Frau ist nur ne lächerliche Peepo. Ich bin wieder da, check den Flow, check das Mic. Kenno Cash, Lost in Paradise, das ist meine Zeit. Ich gehe in die Booth und spitte diese Lines. Ficker sind geschockt und sie machen den Vergleich. Ich komme in der Nacht und sie werden kreidebleich. Es ist Kenno Cash, yeah, alias der Ghetto-Scheich.